und? Habt ihr schon was erreichen können? Ja oder nein? Na klar. Aber wir gehen besser ins Gartenhäuschen. Da kann uns keiner sehen und stören. Aber zuerst möchte ich Ihnen den Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln zurückgeben. Das hat ja alles toll geklappt. Hier, mit vielem Dank zurück. Ist toll, wenn man so einen Zauberteil hat. Ja, ist sehr nützlich. Ich bin schon im Gartenhäuschen. Jetzt kommt doch. Ja, los. Ich will endlich wissen, woran ich bitten. Die Kinder berichteten von dem Gespräch mit dem Uhu Schuhu. Also, zuerst haben wir mit dem Hinweis auf die Rathausuhr nicht so viel anfangen können. Ja, und dann hatte ich die Idee, am besten unseren Uhrmachermeister Zifferle zu fragen. Wir also heute Morgen nix wie hin zum Herrn Zifferle. Was glauben Sie, hat sich dabei herausgestellt? Was denn? Herr Zifferle hat uns erzählt, dass er vor 16 Tagen im Auftrag des Bürgermeisters die Rathausuhr überholen musste. Morgens um 7 hat er das Uhrwerk abgestellt. Danach hat er volle 12 Stunden lang an der Uhr gearbeitet. Bis um 7 Uhr abends. So, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Dann, nach 12 Stunden also, hat er die Rathausuhr wieder in Gang gesetzt. Er ließ sie einfach dort weiterlaufen, wo sie am Morgen stehen geblieben war. Auf dem Zifferblatt bleibt es sich schließlich gleich, ob es 7 Uhr früh oder 7 Uhr abends ist. Aber eben bloß auf dem Zifferblatt. In Wirklichkeit geht die Rathausuhr um 12 Stunden nach. Verstehen Sie? Wenn es also Mitternacht ist, schlägt sie jetzt 12 Uhr Mittag. Und wenn es Mittag ist, schlägt sie 12 Uhr Mitternacht. Also, wenn es Mitternacht ist, schlägt sie 12 Uhr Mittag. Und wenn es Mittag ist, schlägt sie 12 Uhr Mitternacht. Das hat natürlich keiner im ganzen Städtchen gemerkt. Und natürlich hat es auch keinem geschadet. Mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme, die bin ich. Bloß weil die Rathausuhr nachgeht, wache ich seit 16 Tagen immer mittags auf, anstatt um 12 Uhr nachts. Ja, klar. Das kann durchaus sein. Und ihr glaubt wirklich, dass ihr mir helfen könnt? Das glauben wir. Das müsste sich machen lassen. Wir sind heute Abend kurz vor 7 mit dem Herrn Zifferle verabredet. Der nimmt uns dann mit oben auf den Rathausturm. Ja, dann wird die Rathausuhr einfach um 12 Stunden weitergedreht. Und dann müsste es wieder stimmen. Das ist alles? Ja, das ist alles. Ich wüsste sonst auch nicht, was helfen könnte. Das wird schon klappen. Das ist doch wirklich gut möglich, dass alles so zusammenhängt. Ich glaube auch, dass das klappt. Kinder, wenn ihr doch recht hättet. Ich wäre ja so froh. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freuen würde, wieder als Nachtgespenst durch die Burg zu geistern. Ich kann mir überhaupt nichts Schöneres denken. Das kleine Gespenst erzählte den Kindern ausführlich von seiner geliebten Burg und seinem Nachtleben. Mein Zuhause habe ich auf der alten Burg, dem Eulenstein, in einem staubigen, geheimnisvollen Dachkämmerlein. Dort steht vergessen und verborgen eine alte Eichentruhe, in der schlafe ich tagsüber und genieße meine Ruhe. Wenn um Mitternacht die Rathausuhr zum 12. Male schlägt, wache ich auf aus tiefem Schlaf und bin sofort gut aufgelegt. Ich recke mich und strecke mich, ich fühle mich sehr gesund. Schnell greife ich nach meinem fabelhaften Zauberschlüsselbund, greife den Schlüssel. Schlüssel daran haben eine tolle Eigenschaft. Sie öffnen alle Schlösser mühelos, ganz ohne fremde Kraft. Schon springt der Throndeckel auf, der Weg ins Freie ist gemacht. Ich entschwebe fröhlich in die Mondscheinnacht. Kurz bevor die Mittagsstunde zu Ende war, fiel ihm noch der Brief an den Bürgermeister ein. Meinen Entschuldigungsbrief könnt ihr heute Abend zur Post bringen. Ob wir Glück haben mit der Rathausuhr oder nicht. Morgen um diese Zeit werde ich jedenfalls nicht mehr im Städtchen Eulenberg sein. Das steht fest. Das kleine Gespenst wollte sich verabschieden, um in den Keller zu schlüpfen. Doch Jutta ließ das nicht zu. Das letzte Mal sollte das kleine Gespenst nicht im muffigen Keller schlafen, sondern im Gartenhäuschen. Sie baute ihm mit Kissen aus ihrem Puppenbett in der Sitztruhe ein bequemes Lager. Kommen Sie! Ich habe Ihnen ein schönes Bett gemacht. Pünktlich um 1 Uhr hatte sie den Deckel der Truhe, in dem das kleine Gespenst sofort eingeschlafen war, geschlossen. Schlaf gut, kleines Gespenst. Schlafen Sie wohl. Und viel Glück beim Aufwachen. Abends um 7, nachdem sie den Brief an den Bürgermeister zur Post gebracht hatten, stiegen Herbert, Jutta und Günther mit dem Uhrmachermeister Zifferle auf den Rathausturm. Herr Zifferle drehte mit einem großen Schraubenschlüssel die Zeiger der Rathausuhr um 12 Stunden vor, bis die Zeit auf dem Zifferblatt und die Tageszeit wieder übereinstimmten. Jetzt stimmt's wieder. Vielen Dank, Herr Zifferle. Vielen Dank, Herr Zifferle. Hab ich gern gemacht, Kinder. Die Kinder dankten Herrn Zifferle nochmal für seine Freundlichkeit und sorgten dafür, dass sie pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause waren. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob unsere Aktion was genützt hat. Demnach müsste das kleine Gespenst heute Nacht wieder um 12 Uhr wach werden. Hoffentlich. Und dann müssen wir das unbedingt miterleben. Die Frau Apotheker konnte sich nicht erklären, weshalb die Kinder sofort nach dem Abendessen ins Bett gingen. Ich möchte bloß wissen, was mit den Kindern los ist. Sie werden doch wohl nicht krank werden. In ihrem ganzen Leben sind sie nur zweimal freiwillig schlafen gegangen. Beim ersten Mal haben sie am nächsten Tag Mumps bekommen. Beim zweiten Mal Scharlach. Hoffentlich sind es diesmal nicht die Masern oder Windpocken. Aber die drei hatten ja in der Nacht vorher viel weniger als sonst geschlafen. Sie stellten den Wecker auf 10 Minuten vor 12 und schliefen danach sofort ein.